zu zählen, man will keine, es wird pflegefickt. Jetzt steht er vor dem Nichts, wie lang's, wenn er Konzerte gibt. Und ein McDonalds-Gutschein-Coupon hat mehr Wert, als wenn du auf das Juice-Cover kommst. Rapper sind nur Gangster in ihrem Parts und 0815 wie der August in diesem Jahr. Patrick Losensky, das Rechengenie, kostet das Album 15, hat er 16 verdient. Paris MC, ich komm um dich umzulegen, denn ich sehe für dich keinen Grund zu leben. Nackenklatscher, ich schlag diesmal hart zu und mach auf dein Nacken den Beat von We Will Rock You. Frank White, du rappst über Juwelenkäufe, doch gehst du auf Tour, sieht man nur leere Räume. Und nur weil ich Patrick Kick abtreib, heißt es in den Medien, Farid steht im Upside. Expendable Gangster Raps, Rita Lee, es gibt nur einen Frank White und das ist B.I.G. Flair läuft zu den Cops, nachdem er sein Fight bekam, denn er ist 31er, wie Schweinsteiger. Fast jeder Rapper ist für mich ein Hurensohn, deshalb mach ich Ansagen wie ein Flugzeugpilot. Du willst mein Brot, du scheiß Missgeburt, du bist ne Fotze mit Bart wie Conchita Wurst, du Hurensohn.